Hallo, ich begrüße euch zur 27. Ausgabe von Irgendwas ist doch immer, dem Podcast mit eigentlich Holger und René. René, das bin ich. Ja, Holger ist heute nicht da, aber ich habe den Holger durch eine Gitarre ersetzt. Ja, einfach nur, um während der schwerwiegenden Themen, die wir hier so führen werden, ein bisschen nachdenken zu können und die Gesprächspausen zu füllen. Ja, unser Thema heute ist, wie man die Welt verändert. Bevor ihr jetzt denkt, ihr könnt dann morgen, habe ich gesagt, wie man die Welt verändert. Ja, oder hatte ich schon Weltfrieden gesagt? Ja, bevor ihr denkt, ihr könnt morgen für Weltfrieden sorgen oder den Hunger von der Erde verbannen, muss ich euch enttäuschen. Ganz so große Brötchen werden wir heute nicht backen. Wir werden uns um die Welt kümmern, die sich so unmittelbar um euch herum befindet. Und ja, da möchte ich gleich mal einen Spruch anführen, der sich vielleicht ein bisschen abgedroschen anhört, aber den wir hier gleich auflösen werden. Und zwar, wenn du die Welt verändern möchtest, musst du zuallererst dich selbst ändern. Das klingt jetzt nach einer Lösung mit einem Hammer und ihr werdet staunen. Es wird nachher auch um einen Hammer gehen, aber ja, der Spruch sagt natürlich nicht, dass ihr einfach der Welt anders gegenübertreten sollt und plötzlich, also Probleme, die Probleme sind, nicht mehr als Probleme sehen zum Beispiel oder so, ne? Also, dass ihr euch der Welt anpassen müsst, das sagt dieser Spruch. Wenn du die Welt verändern möchtest, musst du erst dich selbst ändern. Nicht wirklich aus, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Was dahinter steckt, da werde ich euch ein bisschen hinführen, zumindest was aus meiner Sicht dahinter steckt und was man vielleicht tun kann, um morgens vielleicht doch nicht so angekotzt aufzuwachen und sich über Dinge zu ärgern. Oder ja, vielleicht mit anderen Augen auch ein paar Sachen zu sehen. Ne? Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Und ja, wie ist denn der Spruch dann nun zu verstehen? Also, es ist schon so, dass im Prinzip jeder das bekommt, was er erwartet. Ja. Es gibt ja diese selbsterfüllende Prophezeiung, von der man immer spricht. Und auch das hört sich erstmal so wie so eine dahingeworfene Floskel an. Jeder bekommt, was er erwartet. Ja. Aber da ist was dran. Ja? Und das möchte ich euch anhand der Hammergeschichte, also der Hammer, ja, dem, mit dem man Nägel in die Wände haut, anhand einer solchen Geschichte möchte ich euch das kurz beispielhaft erklären. Und zwar, da war dieser Mann, der wollte ein Bild ins Wohnzimmer an die Wand bringen. Und er hatte keinen Hammer, ja. Aber er wusste, dass sein Nachbar einen Hammer hat. Ja, und was hat er gemacht? Er hat überlegt. Er hat überlegt, dass er zum Nachbarn geht und den einfach fragt, ob er sich den Hammer nicht ausleihen kann. Und dann hat er gegrübelt und hat sich gesagt, Moment, wenn ich jetzt bei dem klingel, es ist ja schon ein bisschen spät, dann ist er bestimmt sauer, dass ich so spät noch bei ihm klingel. Oder vielleicht gibt er mir den Hammer auch gar nicht. Und grübelt er halt, wie dieser Nachbar reagieren wird, wenn er nach diesem Hammer fragt, und machte sich Gedanken und ja, kam dann zu dem Schluss, dass wenn er nach dem Hammer fragen würde, dass der Nachbar sagt, nee, tut mir leid, den Hammer, den gibt's nicht. Ja. Und nachdem er mit Grübeln fertig war, war der einzige Gedanke, der ihm im Kopf schwebte, mein Nachbar ist ein richtiger Arsch, dass er mir den Hammer nicht borgt. Und zukünftig hat er immer, wenn er seinen Nachbarn getroffen hat, daran gedacht, ja, was der eigentlich für ein Arsch ist, nur weil er ihm den Hammer nicht leihen will. Ja. Ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Er hat den Nachbar ja nie gefragt. Aber er ging davon aus, dass der Nachbar ihm den Hammer eh nicht gegeben hätte. Hätte anders laufen können. Hätte ihn einfach gefragt. Ja. Das heißt also, dass unsere Welt und unsere Realität im Prinzip das ist, was wir wahrnehmen, und das steuert unser Empfinden von der Welt. Ja. Um auf den Spruch zurückzukommen, wenn du die Welt verändern möchtest, musst du zuerst dich selbst ändern. Hätten wir bei diesem Beispiel schon einen Ansatzpunkt, nicht so viel grübeln, sondern auch mal den Mund aufmachen. Ne? Und da sind wir auch wieder, ich glaube, wir hatten es in einer der letzten Ausgaben, die Thematik, wo es um Erwartung und Wahrnehmung ging, und im Prinzip sind wir da wieder an genau derselben Stelle. Wir müssen unsere Realität mit der richtigen Realität abgleichen oder mit der Realität der anderen. Eine richtige Realität kann es ja dann nicht geben, wenn jeder seine eigene hat. Ja, das heißt, einfach mal zum Nachbarn gehen und fragen, ob man einen Hammer bekommt, bevor man für den Nachbarn die Entscheidung trifft, dass er einem den Hammer sowieso nicht gibt. Und damit würden wir die Welt schon ein kleines Stückchen verbessern, zumindest in unserem Umfeld. Ja, eine zweite Sache in dem Zusammenhang ist unser Gedächtnis. Unser Gedächtnis verliert nach 3 Jahren ungefähr 70% an Informationen, beziehungsweise verfälscht die mit Emotionen, die wir dabei mischen. Ne? Das ist ein positiver Aspekt, das wollte ich nochmal am Rande erwähnen. Das heißt, wir erinnern uns an manche Sachen, die vielleicht gar nicht so toll waren. Viel besser. Also im positiveren Sinne. Wobei ich mir auch da vorstellen kann, dass das für negative Dinge ebenso gilt. Weil mein Nachbar, der mir den Hammer nicht geliehen hat, der hat das total mutwillig nicht gemacht. Ja, und in meiner Erinnerung, in meiner abgefälschten emotionalen, habe ich ihn sogar gefragt. Ja. Das heißt, langfristig werde ich meinen Nachbarn dafür hassen, für eine Sache, die er nie getan hat. Ja. Also, verlasst euch nicht immer auf eure Erinnerungen, wenn ihr aktuelle Situationen einschätzen wollt. Sie müssen nicht unbedingt stimmen. Zumindest wenn sie negativ sind, sollte man die nochmal hinterfragen. Positiv ist das natürlich überhaupt kein Problem. Ja, Wikipedia schreibt, Wahrnehmung ist das bewusste und unbewusste Filtrieren von Teilinformationen zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken. Heißt, ja, alles, was wir quasi aufnehmen, was uns durch den Kopf geht, ist schon durch uns gefiltert, ob wir wollen oder nicht. Also wir haben sowohl die Möglichkeit, das bewusst zu steuern, oder es passiert halt unbewusst. Das ist der schwierigere Part. Ja, und was dann dabei rauskommt, ist ein Bild, wie es in unser Weltbild passt. Ne? Also ein subjektiv sinnvoller Gesamteindruck. Unser Nachbar hat nämlich eine Narbe auf der Stirn und der machte sowieso schon so einen gangsterhaften Eindruck. Deswegen passt das natürlich zu ihm, dass er uns den Hammer nicht leihen wollte. Ich überlege gerade, ob wir den Titel des Podcasts nicht umändern müssten in unser Nachbar. Ja, also das, was wir bewusst filtern. Also das, was wir bewusst filtern an Informationen, das könnten wir eventuell beeinflussen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an die unbewussten Filter ran? Ja, da gibt es die sogenannten Perzepte oder Perzeptionen, was die quasi die innere Vorstellungswelt ist. Und die wird gezielt durch unsere Aufmerksamkeit gesteuert. Das heißt, wenn wir ein bisschen aufmerksamer durchs Leben gehen, durch die Welt gehen oder in Situationen hinein, nicht mit vorgefertigten Mustern reagieren, also quasi das, was man im Volksmund mit Abstempeln bezeichnet, dann könnte es sein, dass sich Situationen plötzlich ganz anders darstellen. Ne? Und wenn man sich darauf ein bisschen konzentriert, dann wird man sich wundern, wie nett die Welt auf einmal ist. Und dann kann sich so manche Situation, die vielleicht ursprünglich als sehr kompliziert oder nicht durchstehbar empfunden wurde oder wäre, empfunden worden wäre, vielleicht ganz anders entwickeln. Da habe ich ein Verb vergessen, glaube ich. Egal. Ja, und wie kriegt man das hin? Also ihr könnt ja mal gucken, ob ihr im Internet was zum Thema Wahrnehmungsstrategien findet. Oder vielleicht gehen wir da hier im Podcast nochmal drauf ein. Ihr solltet aber immer im Hinterkopf behalten, dass es natürlich bei Wahrnehmungsstrategien und halt beim Anpacken dieser Wahrnehmungsfilter nicht darum geht, sich ein unrealistisches eigenes Modell der Welt zu schaffen. Ja? Das ist nicht das Ziel. Also es gibt auch, wenn man quasi ein bisschen mit der Wahrnehmung arbeitet, gibt es immer noch Situationen, die blöd bleiben. Ja? Also, wir wollen jetzt nicht zum Träumer werden deswegen, sondern wir wollen einfach ein bisschen mehr von unserem festgefahrenen Bild wegkommen und anderen die Chance geben, quasi selbst Einfluss auf unsere Welt zu nehmen. Ne? Das ist durch ihr Verhalten. Das ist sehr oft so, dass man bestimmten Menschen bestimmte Eigenschaften zuschreibt, bestimmte Verhaltensweisen, und die gelten dann eben für immer, auch wenn sich dieser Mensch verändert. Das heißt, der Nachbar, der uns vor 20 Jahren mal einen Schraubendreher nicht geliehen hat, weil er ihn selber brauchte, oder weil er ihn vielleicht nicht weggeben wollte, der ist jetzt deswegen nicht immer noch der Arsch und hätte uns den Hammer sicherlich trotzdem gegeben. Ja. Weil er gemerkt hat, das mit dem Schraubendreher damals, das war ein Fehler. Wenn wir ihm aber nicht die Chance geben, sondern da auf unserem festgefressenen Bild bleiben, dann wird dieser Nachbar in unserer Welt immer der Arsch sein. Ja. Also, was bei der Wahrnehmung die Rolle spielt, ist das, was der Psychologe als Kognition bezeichnet. Und zwar die Verarbeitung der Wahrnehmung. Die Raucher kriegen das besonders gut hin, ohne jetzt einen Raucher angreifen zu wollen. Ich habe selber jahrelang geraucht. Habe es irgendwann bleiben lassen. Ja, und Raucher sind nämlich in der Lage, trotz aller Fakten, ein positives Bild vom Rauchen zu haben. Weil so viel Geld ist es doch nicht. Und es gibt so viele Raucher, die über 100 Jahre alt geworden sind. Man denke nur an, na, da müsste ich jetzt einen Raucher fragen, nur Raucher kennen andere Raucher, die so alt geworden sind. Ja. Gut, es gibt einige, die uns im öffentlichen Leben bekannt sind, aber ja, ums Rauchen geht es hier nicht, sondern eher eben um diese Kognition, also die Verarbeitung der Wahrnehmung, die halt letztendlich auch zum verfälschten Bild führen kann. Davor müsste man uns ein bisschen bewahren, aber wenn wir dadurch die Welt anders und verbessert wahrnehmen, dann ist das ja auch nicht verkehrt. In dem Zusammenhang könnte man auf die kognitive Dissonanzreduktion eingehen, aber das ist ein interessantes Thema, was wir vielleicht ein anderes Mal uns vornehmen. Deswegen erkläre ich euch jetzt auch nicht, was es ist. Schaut es im Internet selber nach, wenn es euch interessiert. Oder hört einen der folgenden Podcasts. Vielleicht gehen wir darauf nochmal ein. So, jetzt ist die Frage, was verändert sich an der Welt, wenn ich mich nur verändere? Ja, also, wenn das komplett von mir ausgeht, dann könnte der kritische Hörer sagen, das hat doch nichts mit der Veränderung der Welt zu tun. Aber wenn wir unseren Nachbarn, den wir seit der Hammeraktion total meiden, anders gegenübertreten würden und im Hausflur nicht diesen abwertenden Blick zuwerfen würden, der vorwurfsvoll sagt, wenn du mal einen Hammer brauchst, brauchst du bei mir gar nicht klingeln. Ja. Wenn wir stattdessen mit der Einstellung rangehen, verdammt, hätten wir ihn mal gefragt, er hätte uns den Hammer bestimmt gegeben. Ja, dann gehen wir ganz anders mit diesem Menschen um. Und vielleicht würde er sagen, wenn wir ihm von unserem Bild an die Wand Problem erzählen würden, hey Moment, das ist eine totale Leidenschaft von mir, sag mir Bescheid, ich komme rüber, ich bringe dir das Bild an, haben wir auf einmal einen Freund. Und alles nur dadurch, dass wir quasi ganz anders an eine Sache rangegangen sind. Ja. Also, man merkt schon, oft gibt es Dinge, die gar nicht geschehen und für Folgen sorgen, ne? Wie eben diese Hammer-Sache. Und wenn man da nur leicht an einer Schraube dreht, dann sieht es schon ganz anders aus. Und mit positiven Folgen. Das heißt, eine theoretische Angelegenheit stellt sich oder lebt sich in der Praxis ganz anders aus. Ja. So, das ist quasi der theoretische Teil zur Veränderung der Welt. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Ich überlege, was wäre die passende Situation, um innerhalb der nächsten Woche einfach mal die Welt zu verändern. Vielleicht gibt es einen Menschen in eurem Umfeld, den ihr vielleicht so ein bisschen meidet, weil ihr das Gefühl habt, der war ja ein Fleck auf der Nase hat, gehört dazu diesen Typ von Mensch, mit dem man sowieso nicht klarkommt, dann lass mal lieber links stehen oder rechts liegen. Wenn es so einen Menschen in eurem Umfeld gibt, dann ja, geht doch einfach mal auf ihn zu, weil vielleicht hat dieser Mensch dann ja auch schon gemerkt, dass ihr ihn meidet und hat sein entsprechendes Bild von euch. Und wenn ihr die Welt verändern wollt, dann könnt ihr damit anfangen, sein Bild von euch zu ändern. Geht auf ihn zu und führt ein ganz normales Alltagsgespräch. Statt also mit jemandem, den ihr sonst so irgendein belangloses Alltagsgespräch führen würdet, schenkt dieses Gespräch doch einfach mal dem Menschen, den ihr da meidet. Und vielleicht habt ihr morgen schon einen neuen Freund. Und wer weiß, was für Möglichkeiten sich daraus ergeben. Chancen, Situationen. Man weiß es ja nie. Ja. Weil, auch wenn ihr ganz clever seid, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören, ist es doch so, dass man nicht alles wissen kann. Und auch wenn wir sehr komplex denken können, können wir nicht jede Situation richtig einschätzen. Und ja, ihr habt die Möglichkeit, also die Welt schon allein durch eure Einstellung zu verändern. Es gibt noch weit mehr Sachen, die auch ein bisschen aktiver, mit mehr Aktivität zu tun haben. Aber darauf wollen wir heute gar nicht eingehen. Das war nur der Theorie-Teil. In der Lektion, wie man die Welt verändert. Und es würde mich freuen, wenn für euch irgendwas rausspringt, wenn ihr das jetzt so anwendet. Und wenn es nur ein Mensch weniger auf eurer Liste ist, mit dem ihr nicht klarkommt. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, habt ihr gut 20 Minuten, ja, 20 Minuten wieder. Volltreffer, Punktlandung. Ja, ihr seid durch. 20 Minuten. Ihr habt es geschafft. Und wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Vielleicht wieder mal beim Holger. Und dann heißt es wieder, irgendwas ist doch immer. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt zu diesem Podcast, ja, wenn ihr vielleicht sagt, hey, wie kann ich denn die Welt wirklich verändern? Oder noch wirklicher? Dann könnt ihr gerne eine Mail schicken an blog@selfmedia.de. Oder noch einfacher ist es, ihr hinterlasst einen Kommentar zu dem Beitrag, da geht ihr auf www.selfmedia.de/blog. Dann geht ihr auf den Menüpunkt Podcast, da findet ihr noch einige andere Podcasts, unter anderem auch mit Holger. Also wer den Holger noch nicht kennt, der kann sich einen dieser Podcasts anhören. Da gibt es eine interessante Folge zum Thema Neurosen. Vielleicht wäre das was für euch, einfach mal gleich den Holger mit seinen Ängsten kennenzulernen. Ja, dann hört ihr mal, wie sich mein Podcast ohne Gitarre anhört. Und ihr könnt natürlich auch den jetzigen Beitrag aussuchen, also den jetzigen Podcast oder den Beitrag zum Podcast und dort einen Kommentar hinterlassen. Also Anregungen, Kritik, ist alles gewünscht. Oder wenn ihr weiterführende Informationen habt zum Thema, dann immer her damit. Die anderen werden euch danken. Und vielleicht habt ihr dann bald ganz, ganz viele Freunde, weil ihr ein Stückchen die Welt verändert habt. Zumindest die Informationswelt zu dieser Sendung. Gut. Dann entlasse ich euch. Wir hören uns demnächst wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss.